es scheiden alle die aus, die nervenmäßig, gesundheitsmäßig schwache Leute sind, die das Gewicht nicht mehr heben können, gut, knacken sie zusammen. Wunderbar, das ist ein Selektionsprozess der Natur. Am Schluss bleiben, wie immer im Kampf, dieser Natur und in der Welt dieses Herrgotts bleiben, die übrig, die Stärkeren sind. Und wir alle, wir haben ja nur einen Ehrgeiz, das ist unser Ehrgeiz. Dass wenn die Weltgeschichte später über diese Zeit richtet und sie als heute schon feststehendes Dogma aussprechen wird, Adolf Hitler war der größte arische, nicht nur der größte germanische Führer, dass sie dann über uns sagt, und seine nächsten Gefolgsmänner, seine Paladine, waren treu, waren gehorsam, waren gläubig, waren standhaft, sie waren es wert, seine Kameraden, seine Paladine gewesen zu sein. Alles klar.